C. Die Kabbala. Sie ist das Buch verworrener jüdischer Philosophie und jüdischer Magie, finsteren Aberglaubens mit Amuletten, magischen Zeichen, Astrologie, Seelenwanderung, Beschwörungsformeln und vor allem der Gematria und anderem mehr. Man muss die Kabbala studieren, wenn man den Juden verstehen und ihn richtig bewerten will. Er ist dann kein gefährlicher Gegner mehr. Die Deutschen sollten endlich ihre Feinde kennenlernen. Die Gematria ist eine abergläubische Buchstaben- und Zahlenmystik, die jedem hebräischen Buchstaben einen Zahlenwert gibt. Nach ihr bedeutet zum Beispiel das hebräische Wort Weltkrieg die jüdische Jahreszahl für 1914. Die beiden ersten Buchstaben des hebräisch JHWH, nur in Konsonanten geschriebenen Namens Jehova, haben den Wert 10 und 5 gleich 15. Da die Gematria mit Quersummen arbeitet, sei dem Ruchlosen gestattet, die Quersumme von 1914 auf 15 festzustellen und sich über den Freimaurermord in Sarajevo, die jüdische Note des Grafen Berchtold an Serbien, die den Krieg herbeiführten, endlich über das Wort unseres Reichskanzlers von unserem Unrecht an Belgien in genauer Kenntnis jüdischen Aberglaubens und freimaurerischen Wirkens seine eigenen Gedanken zu machen, wenn solche selbstverständlich von den aufgeklärten Juden und von ihren deutschen Freunden abgelehnt werden. Gerade in diesem Aberglauben muss der Jude verstanden werden. Die Zahl 15 ist dem Juden heilig und schützt ihn vor Strafe. Ich führe das an, um Deutsche zum Studium der Kabbala an einigen Beispielen anzuregen. Hier will ich zeigen, was alles die deutsche Freimaurerei hat in sich aufnehmen müssen, um ein geeignetes jüdisches Werkzeug zu sein. Das Siegel Salomos, in der Freimaurerei das Salomo-Siegel der Verschwiegenheit genannt, das durch eine Kelle, einen gleichseitigen Dreieck mit rechtwinkligem Griff, oder durch einen Dolch, die umgewandelte Kelle, dem suchenden Maurer auf die Zunge gedrückt wird, findet in einer kabbalistischen Beschwörungsformel Erwähnung. Zitat: Denn ich beschwöre dich bei dem Siegel, das Salomo auf die Zunge des Jeremias legte. Zitat Ende. Wehe der Freimaurerzunge, die dieses Siegel nicht achtet. Dieses Salomo-Siegel ist eines der heiligsten Zeichen der Kabbala. Das gleichseitige Dreieck stellt die Schöpferkraft Jehovas dar. Salomo soll auf diesem Siegel die richtige Schreibweise des Namens Jehova gehabt haben, die bekanntlich verloren gegangen ist. Der sechseckige Davidstern ist für den Juden Symbol der sechstägigen Weltenschöpfung, zugleich die geometrische Figur des Siegels Salomos auf der Zunge, dieser als gleichseitiges Dreieck gedacht. Es ist auch ein jüdisches Glücksamulett. Es ist selbstverständlich, dass der abergläubische Jude sich ein solches Amulett als Sinnbild seiner Weltmonarchie nimmt. Nun muss es ihm glücken. In den Logen aller Grade finden wir den Davidstern. In dem untersten Grade, in der Johannes-Lehrlingsloge der GLL von Deutschland, tritt anstelle des sechseckigen Sterns ein fünfeckiger, der jüdische Sowjetstern, gleichfalls ein kabbalistisches Zeichen. Er stellt das Licht dar, das dem im Heiligen des Tempels stehenden Juden durch die Eingangstür nach dem Allerheiligsten entgegenstrahlt, wenn der Hohepriester aus diesem durch die beiseite gerafften Vorhänge in das Heilige zurückkehrt. Der Sowjetstern versinnbildlicht die Vorstufe zur jüdischen Weltherrschaft. Nun verstehen wir auch die Vorgänge in Russland besser. Gematria taucht als G im Davidstern bei einer Abstempelung auf. Dieses G wird in den Lehrbüchern der Freimaurerei sehr gewunden erklärt, zum Beispiel mit Geometrie, auch Mathematik genannt. Tatsächlich ersetzt der Buchstabe G verschämt den hebräischen Buchstaben J, den Anfangsbuchstaben von Jehova. Wie nun diese Gematria für den abergläubischen Juden in seinem Leben und in seinem Handeln richtunggebend ist, so soll es die Geometrie für den künstlichen Juden sein. Der jüdische Philosoph Spinoza sagt, Zitat: Ich werde die menschlichen Handlungen so betrachten, als ob es sich um Linien, Flächen und Körper handele. Zitat Ende. Die Hochgrat-Freimaurer Marbach und Hieber sprechen sich in ihren Schriften genauso aus. Allerdings muss der deutsche Leser schon recht viel von jüdischer Weisheit angenommen haben, um das nicht Unsinn zu nennen. Marbach schreibt, Zitat, »Ist es nicht wunderbar, mein Bruder, dass die scheinbar von aller Moral so grundverschiedene Geometrie zu den tiefsten Wahrheiten der Sittlichkeit führt?« Zitat Ende. Und Hieber, Zitat, »Und so, wie auch die freimaurerische Symbolik von der Geometrie beherrscht wird, so gibt es auch in unserer geistigen Baukunst eine Geometrie, welche ihr die architektonischen Gesetze vorschreibt.« Zitat Ende. So kennt denn der künstliche Jude rechtwinklige Fußstellung, rechtwinklige Schritte und rechtwinkligen Lebenswandel und dergleichen Sinnvolles viel mehr. Der rechte Winkel, das Maß, das an menschliche Handlungen angelegt wird, um sie wie mechanische Gegenstände zu messen, ist das Winkelmaß, das Maß der Gerechtigkeit Jehovas. Die Zahlen in der Adoniram-Zählung 3, 3 hoch 2 gleich 9, 3 hoch 3 gleich 27 sind mit kabbalistischen Zusammenhängen eng verbunden. So stellt 3 die Schöpferkraft Jehovas dar. In der kabbalistischen Weltenschöpfung, die wir noch kennenlernen werden, gibt es 3 Reiche. 9 bildet die Grundlage des magischen Quadrats, das in 3 mal 3 gleich 9 Felder eingeteilt ist. In sie sind die Zahlen so eingetragen, dass die Quersummen dreier nebeneinander liegender und je dreier in der Diagonalen liegender Felder immer wieder die heilige Jehovazahl 15 ergeben. In der Weltenschöpfung ist die Zahl 9 mit Eigenschaften des kabbalistischen Jehovas verwoben. Kabbalistischer Weisheit gemäß ist das Quadrat vollkommen und versinnbildlich die vollkommene Welt, ein Rechteck gibt die unvollkommene wieder. 27 ist eine kubische Zahl von 3. Der Kubus ist die vollendete Figur, dessen Ebenbild der vollkommene und gerechte Jude ist. In einem solchen Kubus sollen sich die Freimaurer wandeln. Die Freimaurerei ist die königliche Kunst, die durch Zeichen, Griff und Wort als Werkzeuge dem von Natur einem rohen Stein gleichenden Menschen zu einem vollkommenen Kubus, zu einem getreuen Ebenbild der Gottheit gestalten will. Somit ist der Kubus auch das Ebenbild Jehovas und endlich das Zeichen der vollendet geschaffenen Welt, in deren Mitte der kabbalistische Weltenschöpfer Jehova thront. So wird der Kubus auch ein Zeichen jüdischer Weltherrschaft. Dieser Kubus wird seit je mit Vorliebe für freimaurerische Denkmäler gewertet. Den doppelten Kubus, wie er Stahlhelme des alten Heeres zerquetscht, finden wir in den Straßen Münchens an der Stelle errichtet, an der am 9. November das Blut völkischer Männer floss.